dich zur Hälfte, nein, ich kenn dich drei Viertel. Und eigentlich kenn ich dich überhaupt nicht. Ich schreibe große Zeilen in kurze kleine Lieder und sing sie dann heimlich für dich. Du lachst und du weinst, ich bin so wie du bist. Ein rudimentäres Unikat. Vielleicht hab ich einmal Glück, es ist so wie es ist. Es gewinnt der alte Träume war. Und du bist nicht in deiner kleinen Welt, mit deinen großen Farben, wie sie dir gefällt. Und du bist doch nicht mehr grau, blau und wunderschön. Und ich würd mich so gerne in deinen Welten drehen. Ich schau dir hinterher, ich schau dir wieder zu. Ich sehe, dass du lachst und das bist du. Auf deinen Wegen und tanze ganz synchron mit der Hoffnung in der Hand in deinen Fußspuren. Und du drehst dich in deiner kleinen Welt mit deinen großen Farben, wie sie dir gefällt. Ob du es doch manchmal grau, ob blau und wunderschön. Und ich würde mich so gerne in deinen Welten drehen. Und du drehst dich in deiner kleinen Welt mit deinen großen Farben, wie sie dir gefällt. Ob du es doch manchmal grau, ob blau und wunderschön. Und ich würde mich so gerne in deinen Welten drehen. Ich hab eine Idee, ich bleib einfach zu Besuch. Wir schauen, was die Zeit uns so erzählt. Vielleicht lächelt sie einen Tag oder gleich ein ganzes Jahr. Für immer hier und jetzt in deiner Welt. Für immer hier und jetzt in deiner Welt. Und du drehst dich in deiner kleinen Welt, in deinen großen Farben, wie sie dir gefällt. Und du bist doch nicht mehr grau,